Sie hören 5 kurze Texte. Alle Texte hören Sie 2-mal. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben. Markieren Sie jeweils die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst die Aufgabe 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf einem Anrufbeantworter. Guten Morgen, Herr Al-Nouri. Hier spricht Anke Winhardt von der Haus- und Bürosicherheit GmbH. Herr Al-Nouri, Sie sind bei uns nächste Woche zum Vorstellungsgespräch eingeladen und ich möchte den Termin gerne kurz bestätigen. Letzte Woche haben wir schon einmal miteinander telefoniert, aber da war der Termin noch nicht ganz sicher. Kommen Sie also bitte wie vereinbart am Montag um 10 Uhr in unser Büro an der Gewerbestraße. Eine Anfahrtsbeschreibung schicke ich Ihnen noch per E-Mail. Und noch etwas. In Ihrer Bewerbungsmappe fehlt noch das aktuelle Führungszeugnis. Bringen Sie es bitte unbedingt zum Vorstellungsgespräch nächste Woche mit. Danke und auf Wiederhören. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Guten Morgen, Herr Al-Nouri. Hier spricht Anke Winhardt von der Haus- und Bürosicherheit GmbH. Herr Al-Nouri, Sie sind bei uns nächste Woche zum Vorstellungsgespräch eingeladen und ich möchte den Termin gerne kurz bestätigen. Letzte Woche haben wir schon einmal miteinander telefoniert, aber da war der Termin noch nicht ganz sicher. Kommen Sie also bitte wie vereinbart am Montag um 10 Uhr in unser Büro an der Gewerbestraße. Eine Anfahrtsbeschreibung schicke ich Ihnen noch per E-Mail. Und noch etwas. In Ihrer Bewerbungsmappe fehlt noch das aktuelle Führungszeugnis. Bringen Sie es bitte unbedingt zum Vorstellungsgespräch nächste Woche mit. Danke und auf Wiederhören. Lesen Sie nun die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören im Radio folgende Durchsage. Am kommenden Wochenende ist wegen der Europameisterschaft im Triathlon in Frankfurt und Umgebung mit starken Verkehrsstörungen zu rechnen. Zahlreiche Straßen in der Innenstadt und am Mainufer sind gesperrt. Der Autoverkehr wird weiträumig umgeleitet. Auch Busse und Straßenbahnen können in der Innenstadt nur auf Teilstrecken fahren. Die Straßenbahnlinien 14, 17 und 18 fallen am Sonntag ganz aus. Beachten Sie auch die teilweise geänderten Fahrpläne der Buslinien. Eine ausführliche Auflistung aller Fahrplanänderungen oder Umleitungen finden Sie auf unserer Homepage unter www.radiofrankfurt.de. In diesem Jahr führt die Strecke zunächst durch die Frankfurter Innenstadt und anschließend durch Offenbach. Am Sonntag werden daher alle Straßen im Bereich des Rennens für die Zeit zwischen 7 und 19 Uhr gesperrt. Die Veranstalter und die Stadt Frankfurt bitten um Verständnis und empfehlen verstärkt die S- und U-Bahnen zu nutzen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Am kommenden Wochenende ist wegen der Europameisterschaft im Triathlon in Frankfurt und Umgebung mit starken Verkehrsstörungen zu rechnen. Zahlreiche Straßen in der Innenstadt und am Mainufer sind gesperrt. Der Autoverkehr wird weiträumig umgeleitet. Auch Busse und Straßenbahnen können in der Innenstadt nur auf Teilstrecken fahren. Die Straßenbahnlinien 14, 17 und 18 fallen am Sonntag ganz aus. Beachten Sie auch die teilweise geänderten Fahrpläne der Buslinien. Eine ausführliche Auflistung aller Fahrplanänderungen oder Umleitungen finden Sie auf unserer Homepage unter www.radiofrankfurt.de. In diesem Jahr führt die Strecke zunächst durch die Frankfurter Innenstadt und anschließend durch Offenbach. Am Sonntag werden daher alle Straßen im Bereich des Rennens für die Zeit zwischen 7 und 19 Uhr gesperrt. Die Veranstalter und die Stadt Frankfurt bitten um Verständnis und empfehlen verstärkt die S- und U-Bahnen zu nutzen. Lesen Sie nun die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf einer Mobilbox. Hi Marc, hier ist Michael. Du, ich denke, wir müssen das Mountainbiken in den Alpen jetzt doch canceln. Ich sitze gerade vor dem Computer und sehe mir die aktuellen Wetterberichte für die nächsten 10 Tage an und... naja, das sieht gar nicht gut aus. Also, gerade an dem Wochenende, an dem wir zelten wollten, wird es starke Gewitter geben und ab 1500 Metern kann es sogar schneien. Ich würde da lieber nichts riskieren. Lass uns stattdessen vielleicht hier in der Gegend etwas machen. Wir könnten zum Beispiel wieder in den Bikepark im Taunus fahren. Das hat dir das letzte Mal doch ziemlich gut gefallen. Und hier soll das Wetter noch gut sein. Also, wenn du damit einverstanden bist, dann könntest du vielleicht auch gleich die Reservierung auf dem Campingplatz stornieren. Das ging über deine E-Mail-Adresse. Das kann ich nicht so einfach machen. Okay? Am besten meldest du dich bei mir, wenn du die Nachricht abgehört hast. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hi Marc, hier ist Michael. Du, ich denke, wir müssen das Mountainbiken in den Alpen jetzt doch canceln. Ich sitze gerade vor dem Computer und sehe mir die aktuellen Wetterberichte für die nächsten 10 Tage an und... naja, das sieht gar nicht gut aus. Also, gerade an dem Wochenende, an dem wir zelten wollten, wird es starke Gewitter geben und ab 1500 Metern kann es sogar schneien. Ich würde da lieber nichts riskieren. Lass uns stattdessen vielleicht hier in der Gegend etwas machen. Wir könnten zum Beispiel wieder in den Bikepark im Taunus fahren. Das hat dir das letzte Mal doch ziemlich gut gefallen. Und hier soll das Wetter noch gut sein. Also, wenn du damit einverstanden bist, dann könntest du vielleicht auch gleich die Reservierung auf dem Campingplatz stornieren. Das ging über deine E-Mail-Adresse. Das kann ich nicht so einfach machen. Okay? Am besten meldest du dich bei mir, wenn du die Nachricht abgehört hast. Lesen Sie nun die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören folgende Durchsage im Zug. Einen schönen guten Tag, sehr geehrte Fahrgäste. Ich begrüße Sie herzlich an Bord des Intercity Express 1720 auf dem Weg nach Stuttgart und wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt. Leider haben wir den Frankfurter Flughafen gerade mit einer Verspätung von ca. 15 Minuten verlassen. Grund hierfür war die verspätete Abfahrt eines anderen Zuges. Den Stuttgarter Hauptbahnhof werden wir daher voraussichtlich erst um 11.53 Uhr erreichen. Auf die Fahrgäste nach Wien wartet am Gleis 6 der Anschlusszug ÖBB Railjet Express 313 in Richtung Budapest-Keleti über München, Rosenheim, Salzburg, Linz und St. Pölten. Der Anschlusszug Intercity 578 nach Zürich Hauptbahnhof um 11.58 Uhr fällt heute aus technischen Gründen aus. Die nächste Anschlussfahrt nach Zürich Hauptbahnhof ist um 13.25 Uhr mit dem IC 867 von Gleis 6. Achten Sie bitte auch auf die Durchsagen am Bahnhof. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und wünschen Ihnen weiterhin eine gute Reise. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Einen schönen guten Tag, sehr geehrte Fahrgäste. Ich begrüße Sie herzlich an Bord des Intercity Express 1720 auf dem Weg nach Stuttgart und wünsche Ihnen eine angenehme Fahrt. Leider haben wir den Frankfurter Flughafen gerade mit einer Verspätung von ca. 15 Minuten verlassen. Grund hierfür war die verspätete Abfahrt eines anderen Zuges. Den Stuttgarter Hauptbahnhof werden wir daher voraussichtlich erst um 11.53 Uhr erreichen. Auf die Fahrgäste nach Wien wartet am Gleis 6 der Anschlusszug ÖBB Railjet Express 313 in Richtung Budapest-Keleti über München, Rosenheim, Salzburg, Linz und St. Pölten. Der Anschlusszug Intercity 578 nach Zürich Hauptbahnhof um 11.58 Uhr fällt heute aus technischen Gründen aus. Die nächste Anschlussfahrt nach Zürich Hauptbahnhof ist um 13.25 Uhr mit dem IC 867 von Gleis 6. Achten Sie bitte auch auf die Durchsagen am Bahnhof. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und wünschen Ihnen weiterhin eine gute Reise. Lesen Sie nun die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören den Wetterbericht im Radio. Und nun zum Wetter. In den kommenden Tagen bleibt das Wetter weiterhin wechselhaft und windig. Im Nordwesten gibt es am Freitagvormittag noch vereinzelt Regenschauer. Im Südwesten und Südosten ist es meistens trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen tagsüber 16 Grad im Norden und 22 Grad in Südbayern. Am Samstag breiten sich von Nordwesten erneut Regenfälle aus, die bis zum Abend auch den Schwarzwald und den übrigen Südwesten erreichen. Die Temperaturen liegen zwischen 13 Grad in Hamburg und bis 22 Grad in Bayern. Am Sonntag lockert die Bewölkung wieder auf. Es bleibt ganztägig trocken und länger sonnig. Erst am Abend ist an der Nordseeküste wieder mit starkem Wind und Regenschauern zu rechnen. Die Höchsttemperaturen erreichen am Sonntag bis zu 18 Grad in Rostock und 25 Grad in München. In der Nacht zum Montag ist eine deutliche Abkühlung zu erwarten. Vom Norden in Richtung Süden ziehen heftige Gewitter durch. Die Temperaturen fallen auf 10 Grad. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und nun zum Wetter. In den kommenden Tagen bleibt das Wetter weiterhin wechselhaft und windig. Im Nordwesten gibt es am Freitagvormittag noch vereinzelt Regenschauer. Im Südwesten und Südosten ist es meistens trocken. Die Höchsttemperaturen erreichen tagsüber 16 Grad im Norden und 22 Grad in Südbayern. Am Samstag breiten sich von Nordwesten erneut Regenfälle aus, die bis zum Abend auch den Schwarzwald und den übrigen Südwesten erreichen. Die Temperaturen liegen zwischen 13 Grad in Hamburg und bis 22 Grad in Bayern. Am Sonntag lockert die Bewölkung wieder auf. Es bleibt ganztägig trocken und länger sonnig. Erst am Abend ist an der Nordseeküste wieder mit starkem Wind und Regenschauern zu rechnen. Die Höchsttemperaturen erreichen am Sonntag bis zu 18 Grad in Rostock und 25 Grad in München. In der Nacht zum Montag ist eine deutliche Abkühlung zu erwarten. Vom Norden in Richtung Süden ziehen heftige Gewitter durch. Die Temperaturen fallen auf 10 Grad.